Bob Marley war einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts und ein Pionier des Reggae, obwohl er hauptsächlich mit dem Reggae assoziiert wird. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together. Hatte er auch einen indirekten Einfluss auf andere Musikrichtungen, einschließlich Jazz. Marleys Musik und Botschaften haben Generationen von Künstlern inspiriert und seine Themen wie Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Spiritualität fanden auch im Jazz Widerhall. I'm feeling. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love that I'm feeling? Ein zentraler Aspekt seines Einflusses auf den Jazz liegt in der rhythmischen Struktur des Reggae, die betonten Offbeats, die charakteristisch für Marleys Musik sind, wurden von Jazzmusikern aufgegriffen und ihre Improvisationen integriert. Diese Rhythmen boten neue Möglichkeiten für Experimente und Fusionen zwischen den beiden Genres. Insbesondere Künstler wie Monte Alexander, ein jamaikanischer Jazzpianist, haben Marleys Werke wie No Woman, No Cry oder Cool to Be Loved neu interpretiert. Diese Arrangements verbinden die freie improvisatorische Natur des Jazz mit dem groovigen Rhythmen des Reggae. Darüber hinaus inspiriert Marleys spirituelle und kulturelle Einfluss viele Jazzmusiker dazu, sich mit sozialen und politischen Themen auseinanderzusetzen. Seine Musik ermutigte Künstler, ihre Identität und Herkunft in ihre Werke einzubringen, ähnlich wie es im Jazz oft der Fall ist. Marleys indirekter Einfluss auf den Jazz zeigt, wie Musik als universelle Sprache Grenzen zwischen Genres überwinden kann und Raum für neue Kreativausdrucksformen schafft. I wanna love and treat you right. I wanna love.